Wo bin ich glücklich? Wo bin ich zu Hause? Für die meisten Menschen aus dem Ausland ist dabei auch diese Frage interessant. Kann ich weit von zu Hause glücklich sein? Oder nur ganz in der Nähe von meiner Familie und den Freundinnen und Freunden von früher? Für viele ist die Antwort darauf ein Kompromiss. Beides, Familie und ein Leben in den deutschsprachigen Ländern, am Anfang oft nicht möglich. Ein Luxus ist es da, wenn man die Option hat und sich fragen kann, welcher Ort ist wirklich ideal für mich? Und klar, nur wenige können aus den vielen schönen Wohnortoptionen frei wählen. Die meisten ziehen für die Arbeit um, andere für die Liebe und manche träumen einfach gern, was wäre wenn? Was wäre, wenn sie doch mal den Luxus hätten, frei wählen zu können? Rankings könnten ihnen dann vielleicht helfen. Sie zeigen nämlich, welche Stadt hat Jobs, Natur, Kultur, Infrastruktur oder kurz, welche Stadt hat eine gute Lebensqualität?